Ein ziemlich deutscher Clan. Wenn man so will, ist der Clan Pharao eine der deutschesten Gruppen der Ndrangheta. Ein interner Bericht des BKA aus dem Jahr 2008 führt alle mutmaßlichen Clanmitglieder an, die sich in Deutschland aufhalten oder enge Bezüge hierher haben. Die Liste umfasst rund 65 Personen. Dazu kommen Verdachtsfälle. 65 Männer. Und dabei gibt der Bericht die Gesamtstärke des Clans mit 210 Mitgliedern an. Seitdem ist viel passiert. In der Region Crotone ist der Clan inzwischen dominierend. Er führt das Leitungsgremium Crimine für die Region an. Diesem Crimine sind die Lokali in Ciro, Cassano allo Ionio, Cariati, Strongoli, Catanzaro, Rocco di Neto, Ciro Marina und Manda Torocchio zugeordnet. Auch der Clan, den Luigi Bonaventura anführte, ist mit den Pharao verbündet. Luigi kennt daher viele Mitglieder aus seiner aktiven Zeit. In Deutschland sind die Pharao vor allem mit Wirtschaftskriminalität aufgefallen. Dabei ist ihre Vorgeschichte äußerst blutig. Giovanni Santoro, ein Pater alter Schule, hatte in den 70er Jahren aus vereinzelten Banditen eine Gruppe geformt und wichtige Mitglieder getauft. Nicodemo Aloi, dazu die Brüder Giuseppe und Silvio Pharao, Cataldo Marincola. Santoro war der Meinung, dass man sich den Aufstieg in einer kriminellen Organisation verdienen müsse, und so gab es in einer Bar Streit zwischen ihm und Natale Pharao, dem jüngeren Bruder von Silvio und Giuseppe. Santoro soll handgreiflich geworden sein und verschiedene Leute geohrfeigt haben. Bald kam Giuseppe Pharao dazu, Ciro ist ein kleiner Ort, sicher hat ihn jemand gerufen und stellte Santoro zur Rede. Der Boss bot daraufhin den Brüdern Pharao und Nicodemo Aloi an, die Sache zu klären, aber nicht vor den Augen aller, sondern auf dem Friedhof. Dort hatte Santoro in dem Wissen, dass es zu einer bewaffneten Auseinandersetzung kommen könnte, Männer mit Waffen postiert, zu seinem Schutz oder aus anderen Gründen. Tatsächlich fielen einige Schüsse. Aus dem klärenden Gespräch wuchsen so noch mehr Spannungen. Im Hintergrund arbeiteten die jungen Leute, die Brüder Pharao und Nicodemo Aloi, daran, den unliebsamen Alten loszuwerden. Zwei wichtige Männer an der Ndrangheta in Reggio Calabria gaben ihnen grünes Licht für ihr Vorhaben, verlangten aber, dass sie für sie einen zusätzlichen Mord begehen. Tatsächlich wurde am 10. August 1977 in Reggio Calabria dann wie bestellt ein Mann umgebracht, Francesco Valle. Und am 30. August 1977 folgte, wie geplant, der Boss Santoro. Die zwei aus Reggio Calabria belohnten die Tat noch zusätzlich. Die Gruppe in Ciro wurde nun offiziell als Lokale der Ndrangheta anerkannt und durfte Ndrine bilden, also neue Keimzellen. Blut und ein beachtlicher Aufstieg. Nicodemo Aloi und die Brüder Pharao sollen also die Mörder des Clanchefs beauftragt haben und damit die Männer, die Santoro selbst in den Clan aufgenommen hatte. Zum neuen Boss wurde Nicodemo Aloi, der den Clan kräftig ausbaute. All der Erfolg schützte auch ihn nicht. 10 Jahre später wurde er angeschossen und zu einer Orangenplantage gebracht. Dort feuerten mehrere Clanmitglieder auf ihn, sodass nicht einer allein die Verantwortung für die Tat auf sich nehmen musste. Wie sein Vorgänger wurde auch er von seinen eigenen Leuten getötet. Er habe zu viel Geld des Clans für sich verwendet, so die in einem Polizeibericht niedergeschriebene Begründung. Nun traten Giuseppe und Silvio Pharao gemeinsam mit Cataldo Marincola an die Spitze des Clans. Der Boss Giuseppe Pharao wurde 2003 wegen Mordes verurteilt und sitzt heute in Haft. Die Geschäfte führt er dennoch weiter. Im Gefängnis ließ er sich bei Treffen mit seinem Sohn und seinem Neffen über aktuelle Entwicklungen informieren, auch über die Lage in Deutschland. Giuseppe Pharao war von 1969 bis 1990 in Homberg in Hessen gemeldet, Cataldo Marincola, ebenfalls Teil der Clanführung, von 1976 bis 1988. Francesco Marincola, sein Bruder, lebte bis 1994 in Kassel. Viele Leute im Clan kannten sich in Deutschland aus. Der oben erwähnte Giuseppe Aloi, Neffe des ehemaligen Bosses Nicodemo Aloi, lebte viele Jahre in Sachsen. Und Cataldo Golbino, den wir bereits als Freund des deutschen Kronzeugen Mirko Bischki kennengelernt haben, wohnte ebenfalls in Homberg. Das sind nur 4 von 65 mutmaßlichen Clanmitgliedern, die verteilt über Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen leben oder eine Zeit lang gewohnt haben. Giuseppe Pharao und Cataldo Marincola sind heute in Italien in Haft. Barinkola soll einer derjenigen gewesen sein, die Nicodemo Aloe erschossen haben. Der Clan Pharao schickte auch Leute zur Disziplinierung nach Deutschland. Gaetano Aloe, Neffe von Giuseppe Aloe, war Kronzeugenaussagen zufolge nicht nur im Drogenhandel aktiv, sondern konsumierte selbst auch gerne und reichlich. Der Kronzeuge Domenico Bumbaca gab zu Protokoll, dass man Aloe zu einem Freund nach Riccione sendete, damit er clean werde. Der Freund habe ihn aber nach einiger Zeit angefleht, dass jemand Aloe wieder abhole, denn er gehe weiterhin in Nachtclubs und konsumiere Drogen, ohne zu bezahlen. Aloe wurde also nach Kalabrien zurückgeholt und alsbald nach Deutschland geschickt. Doch auch dort benahm er sich daneben. Sein Schwager Giuseppe Spagnolo habe sich schließlich vorgenommen, Aloe zu töten, weil er eine Gefahr für das Gleichgewicht des Clans darstellte. Aloe und Spagnolo waren nicht nur verwandtschaftlich verbunden, sondern auch Geschäftspartner. Gemeinsam hatten sie die Anschubfinanzierung gegeben für ein Unternehmen, das Plastik recycelte und große Profite abwarf. Polizeiakten zufolge kooperierten sie auch bei Drogengeschäften. Im Mafia-Umfeld lebt man also gefährlich, egal ob man über Verwandtschaft oder über gemeinsame Geschäfte mit jemandem verbunden ist.